Einsicht. Das Objekt und seine Begrenzung. Ein Objekt ist per se ohne Einwirkung durch Menschen, also Personen zu betrachten, um es auch wirklich als Objekt darstellen zu können. Solche Objekte würde es ab dem Moment einer ersten willentlichen Handlung durch Menschen, entgegen der Natur, nicht mehr geben können. Der Versuch, die Dinge objektiv aufzufassen, schließt eine sinnliche Wahrnehmung des Menschen aus, könnte aber nicht erreichen, dass das Objekt nicht erzeugt sein würde durch menschliche Tatkraft. Tatkraft würde aber nicht minder subjektiv zu verstehen sein wie eine Sinneswahrnehmung. Weder Tatkräfte noch sinnliche Wahrnehmung können vom Menschen abgelöst werden. Diese würden, so sie einmal emaniert sind, sich auch nicht wieder auflösen können. Solche Ereignisse sollen rein als Additionen der einzelnen Geschehnisse aufzufassen sein.